Sieh, es, was immer dort liegt, ist tot, wenn ich zurückkomme, dachte ich. Das alles habe ich, wie gesagt, nie und nimmer vergessen. Und wahrscheinlich ist das auch gut so. Die erste Hilfekiste stand gleich hinter der Tür, war aber unter unseren Rucksäcken begraben. Ich warf sie beiseite und öffnete den Deckel. Im Inneren gab es zwei ausklappbare Schubladen. Die drei Epinephrinspritzen lagen in der oberen. Ich nahm zwei heraus, knallte die Schubladen zu und zwickte mir dabei den Zeigefinger ein. Der Fingernagel sollte später schwarz werden und abfallen, aber in diesem Augenblick spürte ich nicht das Geringste. Mein Kopf pochte, ich fühlte mich wie im Fieber. Die Inogen-Sauerstoffflasche mit Druckregler und aufgesetzter Maske lag unten in der Kiste, mit Fackeln, Verbandmaterial, Gasepolstern, einer Kunststoffschiene, einer Knöchelbandage, Pflastern und Salben. Außerdem lag dort eine Stiftlampe. Die nahm ich ebenfalls, dann spurtete ich auf dem Weg zurück. Der Lampenstrahl tanzte vor mir auf und ab. Butch kniete immer noch. Die Frau ließ immer noch einzelne, kratzige Atemzüge hören. Ihre Augen waren immer noch geöffnet. Als ich neben Butch in die Hocke ging, hörte sie wieder zu atmen auf. Er beugte sich über sie, bedeckte ihren Mund mit seinem und hauchte ihr seinen Atem ein. Dann hob er den Kopf und sagte drängend: »Oberschenkel, Oberschenkel!« »Ich weiß, ich war im selben Kurs.« »Na, dann mach schon!« Er holte tief Luft und setzte die Atemspende fort. Ich zog die Schutzkappe von einer der Spritzen ab, stach die Injektionsnadel in ihren Oberschenkel. Sie schien zwar eine Kordsamthose zu tragen, aber das hier war kein Stoff, sondern der nackte Schenkel, und drückte. Danach zählte ich langsam bis 10. Schon bei 5 zuckte ihr Bein heftig. »Weiter drücken, Leer!« »Das tue ich. Denkst du, ich sollte auch die zweite verwenden?« »Spar sie auf, sie atmet wieder. Was immer sie ist. Jesus, ihr Geschmack ist so komisch, wie eine dieser durchsichtigen Plastikhüllen für Möbel. Hast du den Sauerstoff?« »Hier.« Ich gab ihm die Flasche mit der aufgesetzten Maske. Butch drückte sie ihr aufs Gesicht, so dass Mund und Nase bedeckt waren. Ich schaltete den Druckregler ein und sah die grüne LED aufleuchten. »Regler auf maximal?« »Ja, ja, volle Pulle.« Ich sah einen Schweißtropfen von seiner Stirn auf die Plastikmaske fallen und wie eine Träne seitlich herablaufen. Ich stellte den Schieberegler auf High Flow. Der Sauerstoff begann zu zischen. Bei dieser Einstellung würde die Flasche in 5 Minuten leer sein. Und obwohl fast alles in der Erste-Hilfe-Kiste doppelt vorhanden war, dass sie so schwer war, hatte seinen Grund, gab es nur diesen einen Inogen-Apparat. Wir starrten uns über sie hinweg an. »Das ist kein menschliches Wesen«, sagte ich. »Keine Ahnung, was es ist, vielleicht irgendein streng geheimer Cyborg, aber ein Mensch ist sie nicht.« »Das ist kein Cyborg.« Er wies mit dem Daumen gen Himmel. Als die Flasche leer war, nahm Butch die Maske ab, und sie, der Einfachheit halber will ich sie weiter so bezeichnen, atmete selbstständig weiter. Das raue Geräusch klang ab. Als ich ihr mit der Lampe ins Gesicht leuchtete, schloss sie geblendet die Augen. »Großer Gott«, sagte ich, »sieh dir ihr Gesicht an, Butchi.« Er sah hin, dann erwiderte er meinen Blick. »Es ist jetzt anders.« »Ja, es ist menschlicher, meinst du. Und sieh dir die Kleidung an. Die sieht auch besser aus, einfach, Mann, irgendwie realistischer.« »Was machen wir mit ihr?« Ich schaltete die Taschenlampe aus, ihre Augen öffneten sich wieder. Ich fragte, »Hörst du mich?« Sie nickte. »Wer bist du?« Sie schloss die Augen. Als ich sie an der Schulter rüttelte, sanken meine Finger nicht mehr ein. »Was bist du?« »Nichts.« Ich sah zu Butch hinüber. »Komm, wir nehmen sie mit in die Hütte«, sagte er. »Ich trage sie, du nimmst die andere Spritze, für den Fall, dass wir sie nochmal brauchen.« Er nahm sie auf die Arme, ich half ihm beim Aufstehen, aber dann trug er sie ohne große Mühe durch die Nacht. Ihr dunkles Haar hing herab, und als der Wind kurz auffrischte, wehte es wie normales Haar, das Klumpige war verschwunden. Ich hatte die Hüttentür offen stehen lassen, er trug sie hinein, legte sie aufs Sofa und stand dann mit beiden Händen auf den Knien über sie gebeugt da, um wieder zu Atem zu kommen. »Ich will meine Kamera. Sie ist in meinem Rucksack. Holst du sie mir?« Ich fand sie in T-Shirts eingewickelt und brachte sie ihm. Die Frau, die jetzt fast wie eine echte Frau aussah, blickte zu ihm auf. Ihre Augenfarbe war ein verwaschenes Blau, wie die Knie alter Jeans.